erwachsen mit dir. Ich bin froh, dass du mein Stadtteil bist, dass sie nicht auf meiner Seele geworden ist. Was ist bloß aus dir geworden? Ich erkenne dich nicht mehr. Was ist bloß aus dir geworden? We'll be right back.